Heute Steuerung und Begrenzung, Bilanz nach einem Jahr Zuwanderungsgesetz. Eine Sendung von Andrea Lug. Endlich ist die Lebenslüge beendet, dass wir kein Einwanderungsland seien. So das Fazit von Rita Süssmuth zum Zuwanderungsgesetz, das am 1. Januar 2005 in Kraft trat. Sie leitete die Kommission, die die Vorlage für das Gesetz erarbeitete. Ein jahrelanges politisches Hickhack zwischen Regierung und Opposition ging dem Inkrafttreten voraus. CDU und CSU warfen Rot-Grün vor, sie wollten aus Deutschland ein multikulturelles Einwanderungsland machen. Der Zuzug von Ausländern würde durch das Gesetz deutlich erhöht und damit der Arbeitsmarkt belastet und die innenpolitische Stabilität bedroht. Der damalige Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Friedrich Merz, nannte in einem Interview im Dezember 2001 weitere Knackpunkte bei der Einigung über das Gesetz. Das Thema Nachzugsalter der Kinder ist eines dieser Themen. Das Thema Zuwanderung in die Sozialsysteme ist ein weiteres Thema. Es gibt eine Reihe von weiteren Punkten. Wir haben insgesamt 79 Änderungsanträge ausformuliert eingebracht, die jetzt der Bundesregierung vorliegen. Wenn die Bundesregierung bereit ist, dem Kern dieser Anträge, es kommt hier nicht auf Punkt und Komma an, aber dem Kern dessen, was wir vorgeschlagen haben, zu folgen, dann wird es eine Einigung geben, wenn die Bundesregierung meint, mit ihrer parlamentarischen Mehrheit das durchzusetzen, was sie will, nämlich eine signifikante Ausweitung der Zuwanderung, dann wird selbstverständlich auch im nächsten Jahr über dieses Thema gesprochen werden müssen, denn es löst Probleme aus in Deutschland, die die Bevölkerung kennenlernen muss, wo sie wissen muss, was da entschieden worden ist. Zu einem spektakulären Höhepunkt in dem Streit kam es im März 2002 bei einer Abstimmung über das Zuwanderungsgesetz im Bundesrat. Während der brandenburgische Innenminister mit Nein gestimmt hatte, votierte der Ministerpräsident des Landes mit Ja. Bundesratspräsident Klaus Wowereit, SPD, ließ das Ja gelten. Der hessische Ministerpräsident Roland Koch, CDU, war empört. Daher bitte sehr, Herr Koch, ich bitte Sie, sich auch zu mäßigen. Ja. Weitere 2 Jahre rang man anschließend um einen Kompromiss, der schließlich am 9. Juli 2004 verabschiedet wurde. Das neue Gesetz vereinfachte eine ganze Reihe zuvor sehr komplizierter Regelungen. Statt einer Vielzahl verschiedener Aufenthaltstitel gibt es jetzt nur noch die befristete Aufenthaltserlaubnis und die unbefristete Niederlassungserlaubnis, die in eine Einbürgerung münden kann. Neu ist im Bereich Arbeitsmigration, dass Hochqualifizierte unter bestimmten Voraussetzungen sofort eine Niederlassungserlaubnis erhalten können. Die Ansiedlung von ausländischen Selbstständigen soll gefördert werden. Im Bereich Sicherheit wurde eine Regelanfrage über verfassungsfeindliche Erkenntnisse vor Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder Einbürgerung eingeführt. Der Schwerpunkt des Gesetzes liegt ganz eindeutig auf der Integration von Ausländern in Deutschland. Und als wichtigste Voraussetzung dafür gilt die Beherrschung der deutschen Sprache. 81.000 Neuzuwanderer haben nach Angaben des ehemaligen Innenministers Otto Schily im letzten Jahr an einem Integrationskurs teilgenommen. Sie haben 600 Stunden Deutsch gepaukt und sich in 30 Stunden Wissen zur Rechtsordnung, Geschichte und Kultur in Deutschland vermitteln lassen. Für alle Ausländer, die 2005 neu nach Deutschland kamen, war dieser Kurs verpflichtend und endete mit einer Prüfung. Der Bund investiert gut 200 Millionen Euro jedes Jahr in diese Integrationskurse. Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern. So lautet der vollständige Titel des Gesetzes. Die wichtigste praktische Verbesserung, die damit einherging, war für den auf Ausländerrecht spezialisierten Kölner Rechtsanwalt Thomas Wagner, dass die Zahl der bestehenden Aufenthaltstitel auf 2 reduziert worden ist. Nach alter Rechtslage war es auch manchmal für Juristen schwer nachvollziehbar, welcher Aufenthaltstitel aus welchem Grunde erteilt werden sollte. Bei den Betroffenen, bei den Ausländern, war es natürlich so, dass in diesem Dickicht von mehreren Aufenthaltstiteln ein großes Unverständnis bestand. Heute ist klar, wir haben die befristete Aufenthaltserlaubnis und die unbefristete Niederlassungserlaubnis. Das kann eigentlich jeder nachvollziehen. Diese vereinfachte Rechtslage bei den Aufenthaltstiteln bedeutet aber keine generelle Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für Ausländer. Als in den 70er Jahren im Zuge der Ölkrise in Deutschland die Arbeitslosigkeit zunahm, wurde der sogenannte Anwerbestopp für ausländische Arbeitskräfte verhängt. Die Zuwanderung endete damit nicht, denn es kamen weiterhin Familienangehörige, Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge und Aussiedler. Es konnten aber keine Fachkräfte mehr gezielt angeworben werden. Noch in den 50er Jahren hatte es eigene Büros des Arbeitsministeriums im Ausland gegeben, die nach dem Bedarf der Wirtschaft Arbeitskräfte suchten. Mit dem Ende des Anwerbestopps war kaum eine Steuerung der Zuwanderung nach ökonomischen Kriterien mehr möglich. Die Green Card-Regelung, die Ex-Kanzler Schröder 2001 ins Leben rief, war ein erster Schritt, dies zu ändern, wenn auch nur im IT-Bereich. Sie hatte vor allem Signalwirkung für die Diskussion über die Zuwanderung von Fachkräften nach Deutschland, meint Professor Thomas Bauer vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung. Ohne die Green Card-Regelung, glaube ich, hätten wir in Deutschland diese Diskussion auf keinen Fall gehabt. Hochqualifizierte Fachkräfte wie Wissenschaftler, Ingenieure oder Computerspezialisten können seit Januar letzten Jahres sofort eine unbefristete Niederlassungserlaubnis erhalten, die in eine Einbürgerung münden kann, wenn sie einen Arbeitsplatz vorweisen. Wie erfolgreich diese neue Regelung im ersten Jahr war, weiß allerdings niemand so ganz genau. Zum Kern des ursprünglichen Planes der Süssmuth-Kommission für das Zuwanderungsgesetz gehörte eine größere Öffnung für ausländische Arbeitskräfte, ein Punktesystem, nach dem sich Ausländer für eine unbefristete Zuwanderung hätten bewerben können. Zu den Kriterien gehörten Alter, Qualifikation und Sprachkenntnisse. Das Punktesystem hätte nicht nur für Höchstqualifizierte gegolten, sondern auch Normalqualifizierten eine Zuwanderung ermöglicht. In der Wirtschaft wurde dies als gute Grundlage angesehen, Migration nach ökonomischen Interessen zu steuern. Doch in das Gesetz wurde die Punkteregelung nicht aufgenommen. Es wurde aber nicht wirklich in einem durchsichtigen Maße dafür gesorgt, dass wir Leute, insbesondere qualifizierte Leute, permanent ins Land holen. Ich persönlich halte es für einen Fehler, dass man dem vorgeschlagenen Punktesystem, das ja damals die Süssmuth-Kommission vorgeschlagen hat, nicht gefolgt ist. Dieses Punktesystem, wie es auch erfolgreich in Kanada, Neuseeland und Australien praktiziert wird, hätte hier Deutschland sehr, sehr viel weitergebracht. Und ich denke, das wäre sehr wichtig gewesen. Wenn Fachkräfte nur die Möglichkeit haben, temporär in Deutschland zu arbeiten, dann hat das negative Effekte, meint Professor Thomas Bauer vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung. Wenn ein Migrant nur temporär in einem Land aufgenommen wird, wird er keine Investition in, was wir in unserer Wissenschaft bezeichnen, in das landesspezifische Humankapital tätigen. Er wird also nicht unbedingt versuchen, die Sprache zu lernen. Er wird nicht unbedingt versuchen, sich mit den Institutionen vertraut zu machen. Er wird nicht unbedingt versuchen, einen Freundeskreis aus den Einheimischen zu bilden. All diese Investitionen wird jemand nicht tätigen, wenn er weiß, er ist nur 3 bis maximal 5 Jahre hier. Welche Folgen des Fehlen dieser Investitionen hat, sehen wir in der Gastarbeiterbevölkerung in Deutschland. Auch die war ja anfangs nur temporär angesetzt. Auch diese Leute haben nicht in das landesspezifische Humankapital Deutschlands investiert und hat damit es nicht geschafft, wirklich zu den Einheimischen in Sachen Bildung, in Sachen Einkommen, in Sachen Vermögensakkumulation aufzuschließen. Nicht nur die erste Generation der Zuwanderer, sondern auch die zweite und jetzt die dritte Generation hat dies verfehlt. Die Tür für die Fachkräfte aus dem Ausland, die wir jetzt und auch in Zukunft trotz prekärer Arbeitsmarktlage brauchen werden, hätte weiter geöffnet werden müssen. So die Kritik etwa des Bundesverbandes der deutschen Industrie, auch wenn es gute Ansätze gibt. Was wir auch entdeckt haben mit dem Zuwanderungsgesetz ist, dass wir beispielsweise ausländische Studenten hier in Deutschland mit sehr, sehr hohen Kosten an unseren Universitäten ausbilden und sobald sie ihr Diplom in der Hand haben, wieder nach Hause schicken. Ausländische Hochschulabsolventen können ein Jahr lang einen Job suchen, bevor sie Deutschland wieder verlassen müssen. Die Bundesagentur für Arbeit prüft jedoch in jedem einzelnen Fall, ob der Job anstelle eines Migranten nicht doch durch einen Einheimischen besetzt werden könnte. Die Hürden, mit denen Deutschland um die klügsten Köpfe und um investitionswillige Selbstständige konkurriere, sei im Vergleich zu anderen Ländern zu hoch. In den USA etwa sei willkommen, wer 1 Million Euro investiere oder 10 Arbeitsplätze schaffe. In Deutschland müsse er beides leisten. Die Kompromisslösung zeige, dass die Politik sich offenbar nicht von der in der Bevölkerung weit verbreiteten Meinung abkoppeln könne. Zuwanderung sei etwas Negatives, meint Professor Thomas Straupaar, Präsident des Hamburger Weltwirtschaftsarchivs. Dem Wunsch der Wirtschaft an die Politik, die Punkteregelung weiter als Option zu verfolgen, räumt er kaum Chancen ein. Weil ich in der Tat fürchte, dass jetzt nach dieser Kraftanstrengung wenigstens noch ein Integrationsgesetz, was zwar den Titel Zuwanderungsgesetz trägt, beschließen zu können, denke ich, für viele Jahre die Luft draußen ist. Und auch Politikerinnen und Politiker nach dieser Erfahrung nicht unbedingt in diesem Bereich ein großes Profilierungspotenzial sehen. Das heißt, es wird auch politisch nicht sehr attraktiv sein, für irgendjemanden sich da in die Bresche zu schlagen und zu sagen, wir müssen mehr machen, weil wir ja gesehen haben, dass da die Ängste und Reflexe eher so sind, dass man jetzt mal zufrieden wäre, wenn es so bleibt, wie es ist. Einer der großen Streitpunkte bei der Einigung auf den Kompromiss für das Gesetz war das Thema innere Sicherheit. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wollte man auf jeden Fall verhindern, dass Mitglieder terroristischer Vereinigungen oder sogenannte Schläfer, also Ausländer, die über Jahre völlig unauffällig in Deutschland leben und dann plötzlich als Terroristen aktiv werden, durch das neue Zuwanderungsgesetz leichter ins Land kämen. Mit dem neuen Gesetz wird überprüft, ob verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse über jemanden vorliegen, der eine Einbürgerung oder eine Niederlassungserlaubnis beantragt. Regelmäßig muss ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Niederlassungserlaubnis beantragt, in einem Formularblatt eine Erklärung abgeben. Diese Erklärung ist vorformuliert, da muss man nur drei Kreuzchen machen, aber an der richtigen Stelle und die müssen da sein. Erklärt der Kölner Rechtsanwalt Thomas Wagner. Bei dieser standardmäßigen, formularmäßigen Erklärung geht es darum, dass man nicht Angehöriger ist einer Gruppe, die den Terrorismus unterstützt oder zu den Leitern eines Vereins gehört, die Tätigkeiten verfolgen, die wieder die Strafgesetze sind, oder aber auf andere Art und Weise die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Sicherheit der Bundesrepublik gefährdet. Abgesehen von dieser Selbstauskunft findet eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz des jeweiligen Landes über verfassungsfeindliche Erkenntnisse zu der betreffenden Person statt, wenn es um eine Niederlassungserlaubnis oder eine Einbürgerung geht. Liegen solche Erkenntnisse vor, wird derjenige sofort ausgewiesen. Bei Migranten wie Farenaz Tehrani aus dem Iran stößt diese neue Regelung auf Verständnis, weckt aber auch Befürchtungen. Einerseits finde ich das gut wegen Sicherheit, finde ich nicht schlecht, weil es schon viele Sachen in letzter Zeit besonders passiert. Aber andererseits, jeder ist unterschiedlich und es gibt auch Leute, die wirklich nichts damit zu tun haben, aber trotzdem werden dann beschädigt. Dass die Leute nur deswegen so recherchieren, sozusagen, ob derjenige, die vom Ausland kommt, hat mit Terrorismus zu tun oder nicht, das finde ich nicht schön. Mit dem neuen Gesetz kann man eine Reihe von Personen ausweisen, bei denen das zuvor nicht so einfach war. Sogenannte Hassprediger etwa, die terroristische Taten billigen oder zu Hass und Gewalt gegen Teile der Bevölkerung aufrufen. Bei Aktivisten eines Islamistentreffs in Neu-Ulm war das im letzten Jahr beispielsweise der Fall. Islam heißt Frieden, Islam ist Frieden, ich will mit den Deutschen in Frieden zusammenleben. So äußerte sich Metin Kaplan, als Kalif von Köln bekannt gewordener Islamistenführer im Jahr 2003. Die deutschen Behörden glaubten ihm das allerdings nicht und hätten ihn gerne ausgewiesen. Der Fall Kaplan war ein Grund dafür, dass Leiter eines verbotenen Vereins nach dem neuen Recht direkt aus Deutschland ausgewiesen werden können. Auch wer wegen des Einschleusens von Ausländern rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt ist, wird zwingend ausgewiesen. Von Wohlfahrtsverbänden, Wirtschaftsverbänden und Experten wird das Zuwanderungsgesetz meist als Schritt in die richtige Richtung gewertet, wenn auch von manchen als Schritt, der, vor allem was die Integration angeht, 25 Jahre zu spät kommt. Es gibt aber auch Probleme, die das Gesetz nicht löst, zum Beispiel das der sogenannten Kettenduldungen. Das betrifft Ausländer, die illegal nach Deutschland gekommen sind, hier aber geduldet werden, weil ihnen eine Rückkehr in die Heimat nicht zugemutet werden kann. Genau mit dieser Personengruppe hat Rechtsanwalt Thomas Wagner nach wie vor viel zu tun. Der Gesetzgeber hat einen vollkommen neuen Aufenthaltstitel eingeführt, der speziell für die Ausländer vorgesehen ist, die sich schon seit längerer Zeit in Deutschland aufhalten, geduldet werden und wo eine Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Diese Aufenthaltserlaubnis wird bezeichnet als Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen. Auf diesen Aufenthaltstitel hat man seitens der Ausländer und auch der Anwälte hat man große Hoffnungen gehegt. Nur in der täglichen Praxis zeigt sich, dass die Hoffnungen, die man darauf gesetzt hat, nicht ganz berechtigt waren. Thomas Wagner hat etwa 100 Mandanten, die eine solche Aufenthaltsgenehmigung beantragt haben. Entschieden wurde erst über etwa 10 Anträge. Die Ausländerbehörden sind natürlich einer wahren Flut von Anträgen ausgesetzt. Ja, deshalb habe ich auch großes Verständnis dafür, dass diese Anträge nicht sofort beschieden werden. Es gibt eine ganze Reihe von Fällen, bei denen ich der Meinung bin, dass man ohne weiteres diese Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen erteilen könnte. Man macht es aber nicht. Im ganzen Bundesgebiet gibt es laut Ausländerzentralregister knapp 193.000 Geduldete. Inzwischen verhandeln die Länderinnenminister über ein geeignetes Vorgehen, sind aber bisher zu keiner Einigung gekommen. Vor allem Bayern und Baden-Württemberg haben Bedenken. Die Gewährung eines Bleiberechts für die Geduldeten sei ein falsches Signal, so die Innenminister dieser Bundesländer. Für andere Ausländer sei dies geradezu eine Einladung, sich einer Beendigung ihres Aufenthaltes zu entziehen. Rita Süßmuth drängt auf eine Lösung. Es ist unabdingbar, dass die hier lange lebenden Geduldeten, die nicht 1, 2, sondern zum Teil 6, 8 und 10 Jahre hier sind, geduldet sein heißt ja, sie haben einen Abschiebeschutz, müssen aber alle 3 Monate ihren Abschiebeschutz erneuern, dass hier endlich die Altfälle zu einer Regelung kommen. Auch was Fragen der Integration angeht, wird es in Zukunft womöglich weitere Veränderungen geben. Ganz entscheidend ist, dass nach diesen 600 Sprachkursstunden und den 30 Orientierungsstunden über unser politisches Gemeinwesen, unsere Rechtsordnung, Anschlüsse folgen. Ich nenne es auch im Sprachlichen wie im Beruflichen, so dass sie auf dem Arbeitsmarkt vermittlungsfähig sind. Dazu gehört auch, dass wir stärker Abschlüsse, die im Ausland erworben sind, einer produktiveren Prüfung in der Anerkennung unterziehen, damit das Potenzial nicht brach liegen bleibt. Denn gerade in diesem Bereich, dem Zugang zur Arbeit, haben wir gegenwärtig eine sich ständig verschlechternde Lage. Und das ist ein gefährlicher Nährboden für explosive Entwicklung. Wohin ein solcher gefährlicher Nährboden führen kann, haben die Ereignisse der letzten Monate in Frankreich gezeigt. Das Thema Integration hat im ersten Jahr des neuen Zuwanderungsgesetzes in Deutschland an Bedeutung gewonnen. Als erstes Bundesland hat Nordrhein-Westfalen mit Armin Laschet einen Integrationsminister und die Integrationsbeauftragte auf Bundesebene, Maria Böhmer, ist als Staatsministerin direkt dem Kanzleramt zugeordnet. Beides zeigt, dass Fragen der Integration in der Politik inzwischen ein höherer Stellenwert eingeräumt wird. Die Integrationskurse, die das neue Zuwanderungsgesetz vorschreibt, werden derzeit evaluiert. Zum 1. Juli 2007 soll ein Erfahrungsbericht zur Durchführung und Finanzierung der Integrationskurse dem Deutschen Bundestag vorgelegt werden. Das war Hintergrund Politik. Heute Steuerung und Begrenzung, Bilanz nach einem Jahr Zuwanderungsgesetz. Eine Sendung von Andrea Lug. Redaktion Bernd Kallina. Morgen im Hintergrund Politik, der globale Kampf um Ressourcen, die Energiepolitik auf dem Prüfstand. Hier folgen jetzt die Nachrichten, danach die Kommentare. Deutschlandfunk. Programmtipp. Es war in der Innenstadt von Bonn und es war in der Adventszeit. Ein wenig von dieser Stimmung sei heute Abend für Sie gerettet ab 21.05 Uhr im Musikforum in diesem Programm. 5 schwarze Damen treten auf in der Reihe Concerto Discreto. In ihrem normalen Leben sind sie Teil ihrer Gemeinde in der Pillar of Truth Church. Sie kommen aus den Vereinigten Staaten und sie kommen aus dem Gospel-Mekka der USA. We are the Brown Sisters from Chicago, Illinois, in the USA. I'm sure you know that by now. And we are glad to be in your country on tonight. Come on, we gotta have a good time here. Thank you. Deutschlandfunk. Die Nachrichten. In Bad Reichenhall haben hunderte Menschen nach dem Einsturz der Eissporthalle der Opfer gedacht. Mit Kerzen und Fackeln versammelten sie sich am Abend auf dem Rathausplatz. Bislang sind aus den Trümmern 11 Leichen geborgen worden. 34 Verletzte konnten nach Angaben der Einsatzleitung gerettet werden. Von 4 georteten Verschütteten gibt es bislang keine Lebenszeichen. Die Rettungsarbeiten waren wegen der großen Einsturzgefahr zeitweise unterbrochen. Inzwischen hat eine Spezialbergungsfirma mit Vorbereitungen begonnen, um die Trümmer des Daches mit schwerem Gerät zu räumen. Die bayerische Landesregierung kündigte einen Hilfsfonds für die betroffenen Familien an. Auch Bundeskanzlerin Merkel bot Unterstützung an und sprach den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. CSU-Chef Stoiber sieht seine Partei in der Großen Koalition in Berlin vor einem schwierigen Spagat. Auf der Winterklausur der CSU-Landesgruppe in Wildbadkreuth sagte der bayerische Ministerpräsident, die CSU müsse loyal zur Bundeskanzlerin stehen. Zugleich sei es aber erforderlich, dass ein eigenes Profil der Christsozialen erkennbar bleibe. Stoiber forderte, wie zuvor schon Wirtschaftsminister Gloß, ein Umdenken in der Atompolitik. Mit der SPD müsse über längere Laufzeiten für deutsche Kernkraftwerke gesprochen werden. Er kündigte an, das Thema werde schon bei der ersten Klausurtagung des Bundeskabinetts Anfang kommender Woche zur Sprache kommen. Bundesminister Müntefering hat die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus Nürnberg positiv bewertet. Die Entwicklung am Stellenmarkt gehe in die richtige Richtung, sagte Müntefering in Berlin. Die Reformen am Arbeitsmarkt zeigten Wirkung. Nun komme es vor allem darauf an, die positiven Signale am Binnenmarkt zu stärken und die Konjunktur anzukurbeln, fügte der SPD-Politiker hinzu. Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur waren im Dezember 4.606.000 Arbeitslose registriert, sind 75.000 mehr als im November und 142.000 mehr als im Jahr zuvor. Die Quote liegt bei 11,1%. Die EU ist zuversichtlich, dass der Streit um die Verteuerung russischer Gaslieferungen in die Ukraine beigelegt werden kann. Die Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen beiden Seiten nannte EU-Kommissar Pierre Balks in Brüssel einen ermutigenden Schritt. Zudem warnte er Russland davor, die EU in den Streit hineinzuziehen. Hintergrund ist ein Brief, den Pierre Balks aus Moskau erhielt. Darin wird er aufgefordert, Druck auf die Ukraine auszuüben. In Moskau versuchten Vertreter aus Russland und der Ukraine, den Konflikt zu beenden. Der Iran will seine Forschungsprogramme zum nuklearen Brennstoffkreislauf in einigen Tagen wieder aufnehmen. Ein Behördensprecher in Teheran verwies zugleich darauf, dass dies nicht den Beginn der Urananreicherung bedeute. Die Internationale Atomenergieorganisation in Wien sei informiert worden. Die IAEO warnte den Iran davor, die Forschungen im Zusammenhang mit der Anreicherung wieder aufzunehmen. Am Samstag wird eine russische Delegation zu Gesprächen über das umstrittene Atomprogramm im Iran erwartet. EU und USA befürchten, dass das Land angereichertes Uran für die Entwicklung von Atomwaffen nutzen will. Das Wetter. Im Westen und im Nordwesten teils heiter, teils bedeckt oder neblig trüb. Im Süden und im Osten meist bedeckt, am Alpenrand Schneefall. Vereinzelt Nieselregen oder Schnee. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 20 Uhr. Deutschlandfunk 19.04 Uhr, die Verkehrslage. Die A2 Hannover Richtung Dortmund ist zwischen Exter und Rastplatz Brünninghausen wegen Aufräumarbeiten gesperrt, zurzeit 14 Kilometer Stau. A4 Olpe Richtung Köln zwischen Kreuz Gremberg und Kreuz Köln Süd 4 Kilometer Stau. Auf der A4 gefährdet im Bereich Merane dichter Nebel den Verkehr, die Sicht beträgt stellenweise weniger als 100 Meter. A4 Gera Görlitz in beiden Richtungen zwischen Dreieck Dresden Nord und Burkau Sichtbehinderungen durch Nebel und Schneefall. Und A9 Potsdam-Nürnberg in beiden Richtungen zwischen Wiedemar und Leipzig-Wers-Merseburg Sichtbehinderungen durch dichten Nebel mit Sichtweiten unter 50 Meter. Deutschlandfunk, Kommentar. Unsere Themen heute: das schwere Unglück von Bad Reichenhall, die neuen Arbeitsmarktdaten der Bundesagentur für Arbeit und die Forderung des SPD-Vorsitzenden Matthias Platzek nach Rückbesinnung auf preußische Tugenden. Zum ersten Thema. Nach dem Einsturz der Eissporthalle Bad Reichenhall gibt es Spekulationen über die Ursache des Unglücks und mögliche Versäumnisse bei den Behörden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, doch es wird noch Tage oder Wochen dauern, bis gesicherte Erkenntnisse über die Unfallursache vorliegen. Ernst Lang kommentiert. Die Schuldigen sind schnell ausgemacht. Zu schnell. Denn natürlich muss man sich fragen, warum das Training einer Eishockeymannschaft in der Reichenhaller Eissporthalle gestern Nachmittag um 16.30 Uhr aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde, der normale Eislaufbetrieb aber planmäßig bis 16 Uhr gehen sollte. Wenige Minuten vor dem Ende der regulären Öffnungszeit stürzte das Dach der Eishalle aufgrund der Schneelast ein und die Katastrophe war da. Hat man in Bad Reichenhall leichtfertig das Leben von vielen Menschen aufs Spiel gesetzt, nur weil man die Hoffnung hatte, es werde schon nichts passieren? Weil man in der Kurstadt Kindern in den Weihnachtsferien ihren Spaß am Schlittschuhlaufen nicht verderben wollte, noch dazu, wo sie dafür Eintrittsgeld bezahlt hatten? Eine solche Vermutung ist zynisch, denn es war wohl nicht das erste Mal, dass ein Eishockeytraining außerhalb der regulären Hallenöffnungszeiten ausfiel, weil der Schnee vom Dach der Halle geräumt wurde. Dieses Räumen der Dächer von schwerer Schneelast ist zwischen Bad Reichenhall und Oberstaufen im Voralpenland als vorbeugende Sicherheitsmaßnahme durchaus üblich.